dieser Folge zeige ich dir, wie du im Fußball Persönlichkeitstypen für dein Unternehmen finden kannst. Dadurch wirst du dein Unternehmensteam in Zukunft erfolgreicher gestalten. Versprochen! Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. In unserer Montags-Fußballrunde gibt es den Peter. Er hat die 40 überschritten und ist Geschäftsführer einer kleinen Versicherungsgesellschaft mit rund 20 Mitarbeitern. Peter geht beim Fußballspiel hart zur Sache, jammert aber schnell, wenn er gefoult wird. Auf 100 Spielsituationen, bei denen Peter passen könnte, spielt er lediglich 10 Pässe, bei den anderen 90 Gelegenheiten schießt er den Ball mit voller Wucht auf das gegnerische Tor, wobei er in 90% der Fälle keinen Treffer landet. Ist Peter nun ein Alleingänger oder ein Teamplayer? Es liegt auf der Hand, dass es sich hierbei um eine rein rhetorische Frage handelt. Aber ist es nun abwegig, sich vorzustellen, dass sich Peter in seinem Unternehmen als Chef ähnlich verhält wie auf dem Fußballfeld? Ich sage nein. Das könnte sich im Geschäftsleben so äußern, dass wichtige Kunden ausschließlich von ihm betreut werden, er alle Lorbeeren erntet und wenn es um Provisionen geht, kann er schon einmal wichtige Kontakte in seinem Zuständigkeitsbereich transferieren. Ich bin überzeugt, dass Unternehmer im Teamsport dieselben Muster wie im Business an den Tag legen oder eben auf das Spielfeld. Doch gibt es den Teamplayer und gibt es den Alleingänger? Meiner Erfahrung nach klar ja. Denn dies hängt von der Persönlichkeitsstruktur des Unternehmers ab. Mir war allerdings lange Zeit nicht bewusst, dass es die Ausprägung des Alleingängers tatsächlich gibt, denn ich bin ein Teamplayer und ich sehe darin nur Vorteile und keinerlei Nachteile. Demzufolge hielt ich alle Unternehmer ebenso wie mich Teamplayer. So hatte ich mich vor langer Zeit voller Elan mit einem anderen Unternehmer zusammengeschlossen. Wir, und vor allem ich als Teamplayer, versprachen uns hiervon etliche Synergien. Der neue Firmensitz war schnell gefunden. Die Büroeinrichtung wurde ausgesucht und bestellt. Rückwirkend betrachtet hätte ich bereits zu diesem Zeitpunkt einen Schlussstrich ziehen sollen und die Partnerschaft beenden. Denn mein Kompagnon hatte, was die Einrichtung anging, seltsame Wünsche. Und nicht nur da, sondern auch beim Entwickeln des Firmennamens und der Unterlagen. Ich beging den Fehler, die Augen vor all dem zu verschließen und es zu ignorieren. Allmählich gelangte ich zu der Erkenntnis, dass ich einem Alleingänger aufgesessen bin. Doch ich kämpfte weiter um die Partnerschaft. Ich öffnete mich noch mehr, brachte Ideen ein, schrieb Konzepte, trat in aller Offenheit Vorbereitungen und ließ stets alle Unterlagen auf meinem Schreibtisch liegen, denn warum sollte ich etwas vor meinem Geschäftspartner verbergen? Er wiederum machte heimlich Offerten, die ich spät oder nie sah. Er schloss am Ende des Tages seine Schreibtischschubladen ab und führte seine Telefonate draußen. Als ich dieses Verhalten nicht mehr tolerieren wollte, löste ich die Partnerschaft nach gut einem Jahr auf. Ein Jahr meines Lebens, das mich hart auf die Probe gestellt hat. Dann stellte sich auch noch heraus, dass mein ehemaliger Geschäftspartner nicht nur ein Alleinkämpfer war, sondern darüber hinaus auch noch ein sehr misstrauischer Mensch. Oder ist dies etwa ein typisches Merkmal von Alleingängern? Sicher könnte man nun einwenden, dass eine klare Rollenverteilung doch in Ordnung ist. Das stimmt allerdings nicht, außer du gehst bei der Unternehmensgründung mit mehr als zwei Personen an den Start. Bist du als Teamplayer alleine, verkümmerst du wie eine Pflanze ohne Wasser. Dies gilt natürlich auch im umgekehrten Falle. Suche dir daher stets passende Geschäftspartner und prüfe Kooperationen vorab aufgrund privater und geschäftlicher Erlebnisse. So kannst du Experimente, die mit hohem Energieverlust eingehen, vermeiden. Um ähnliche Erlebnisse zu vermeiden, habe ich bei späteren Gelegenheiten stets so früh wie möglich einen Konsens über Spielregeln, Werte und Visionen hergestellt. Gelingt es nicht, dies zügig, gemeinsam und fast wie von alleine in einem Flow-ähnlichen Zustand zu entwickeln, nehme ich Abstand von einer Geschäftsbeziehung. Im Teamsport merkst du sehr schnell, ob du es mit Alleingängern oder Teamplayern zu tun hast. Heute erkenne ich dies mit geübtem Auge innerhalb von 10 Minuten. Nach weiteren 30 Minuten wird es noch spannender. Denn nun kommt die Müdigkeit ins Spiel und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Beim Fußball konnte ich nach einer Stunde Spielzeit bei Mitarbeitern Folgendes beobachten und diese Erfahrungen machen. Person steht entweder hinten im Tor herum und versucht so gut es geht zu verteidigen, oder aber wartet vorne beim gegnerischen Tor auf Bälle, um mit wenig Aufwand ein Tor zu schießen. Die zweite Variante ist im Business vorteilhafter als die erste. Besteht dadurch immerhin einen Drang zum Erfolg. Person spielt den Ball offensichtlich mit der Hand, leugnet dies aber vehement, behauptet lautstark, sie haben den Ball niemals mit der Hand berührt. Bei diesen Menschen ist der Fall klar. Passieren eigene Fehler, sind andere schuld oder niemand. Fehler werden vertuscht. Spieler geht sehr hart dran, reagiert aber sofort lautstark, wenn ihm jemand zu nahe kommt. Bei diesen Menschen handelt es sich oft um dominante Chefs. Sie wollen jederzeit im Vorteil sein, verlangen von anderen mehr als von sich selbst und Spielregeln gelten lediglich für die anderen, aber nicht für sie selber. Alle sind gleich, einige gleicher. Einige meiner Kollegen können sich sogar noch unter der Dusche und später beim Bier darüber auslassen, dass der Ball beim 6:7 eigentlich hinter der Linie gewesen sei und sie deshalb zu Unrecht verloren hätten. Solche Menschen können sich vom Alten nur schwer verabschieden. Immer wieder wird hervorgeholt, dass damals eben dieses und jenes schuld gewesen sei. Ich könnte die Liste noch beliebig erweitern, worauf ich aber verzichte, denn du hast es wohl verstanden und kannst nun bewusster mit Menschen in Sport und Business umgehen. Die von mir beschriebenen typischen Charaktere laufen übrigens jeden Montag von neuem aufs Spielfeld auf seit Jahrzehnten. Was wiederum die These bestätigt, dass man Menschen nicht ändern kann oder eben nur sehr langsam und unter Einsatz von viel Energie. Darum vergiss es, Mitarbeiter oder Geschäftspartner ändern zu wollen. Trenne dich von ihnen und finde die passenden Menschen. Geduld lohnt sich. Du denkst, ich male zu schwarz-weiß? Natürlich gibt es Mischformen, doch meiner Erfahrung nach nur sehr wenige. Lange Zeit galt ein guter Chef als Alleingänger. Er musste alles wissen, die wichtigen Entscheidungen fällen und Anweisungen geben. Seine Mitarbeiter hatten diese auszuführen. Wie du weißt, ist das Industriezeitalter vorbei. Im jetzigen und zukünftigen Zeitalter, das von einem neuen Geist getragen wird, brauchen wir Teamplayer als Unternehmer. Einmal mehr gilt das hermetische Gesetz, wie innen, so außen. Wenn wir also kleinere und mittlere Unternehmen erfolgreich positionieren wollen, besetzen wir eine Nische. Das wiederum bedeutet, dass unsere Mitarbeiter ebenfalls spezialisiert sein müssen. Jeder in seinem Bereich. Gleichzeitig sollten sie aber offen sein für die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Menschen. So entstehen großartige Synergien, neue Möglichkeiten und Chancen werden zu Erfolgen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist,